oder mein Fluss, der keine Quelle hat. In Tropfen sickert es aus Gebirgen von Zeit, Wasser, das nach Kindheit schmeckt. Oder mein Fluss, eine Breite, um hohl überzurufen, ein November für Regen. Schleier über die Rübenäcker gezogen, nicht unterscheidbar Wiesenufer und Bergufer, Stimmen auf Buhnen und Treidelweg, bei den strähnigen Weiden und im Schilfrohr, Glocken aus Frankfurt und die Sagen der Reitweiner Berge, die Fähre in Lebus und das Haus rechts der Oder, wo ich geboren bin, Klisto, der Brennnesselgarten, Sommer- und Winterhaus, die Schmiede in Podelzig und die Erzählungen der Großmutter, die den Mörder Sternickel sah. Die Ferne fährt in Kähnen vorbei, gleichgültig und mit Flaggen am Bug. Herbstliche Unruhe zu allen Jahreszeiten, eine Besonderheit im Klang der Uhren, das Mehl des Holzwurmes als Hieroglyphe, die Brennereien in den Gutshöfen, Unzufriedenheit, die sich in Schnaps ertränkt. Wer kommt, geht bald wieder fort. In Küstrin sah Friedrich, wie Katte enthauptet ward, in freien Walde besuchte Fontane seinen Vater. Zerstört ist das Haus, wo Kleist seine Kindheit verbrachte. Unruhe in Ackerfurchen und Holundergebüsch, Unverständliches in den Herzen, das Vollkommene gedeiht nicht. Hier bändigt keiner zu edlem Maß das Ungebärdige, und das Dunkle ist wie vor der Schöpfung ungeschieden vom Hellen. Es war der 28. November 1831. Ein Mittwoch, Herr Justizrat. Und der Reisende war kurz vorher angekommen. Ich wohne gegenüber und sah, wie der Einspänner vom Gasthof hielt. Es war ein Dreckswetter, nasskalt und der Wind wehte scharf von der Oder her. Es war schon dunkel? Ja, aber durch Ratscheks Ladentür fällt immer ein bisschen Licht auf die Straße. Es war so um 7 Uhr. Und dann ging Herr Schulzki ins Haus. Ja, und der Hausknecht brachte den Wagen in die Remise. Und später waren Sie selber im Gasthaus drüben, Herr Kunicke. Bei uns ist es ein Ereignis, wenn jemand kommt. Und Herrn Schulzki kennen wir ja alle schon. Der kommt jedes Jahr. Wie heißt die Firma, die er vertritt? Olszewski, Goldschmidt und Sohn in Krakau, die Weinhandlung. Mhm. Wer war außer Ihnen an diesem Abend im Gasthof? Außer mir war noch Müller-Quaas da, Mietzel und Ort. Und Schulzki? Ja, Schulzki und Ratschek. Frau Ratschek war nicht da? Frau Ratschek ist nie in der Gaststube. Das macht alles ihr Mann. Man sagt, es sei ziemlich viel getrunken worden an diesem Abend. Viel schon, Herr Justizrat, aber auch nicht übermäßig viel. Wir haben bei Ratschek schon öfter eine ganze Menge getrunken, ohne dass einer ermordet worden ist. Wieso? Ist einer ermordet worden? Ich dachte, deswegen wären wir hier verhört. Schulzki hatte übrigens eine ganze Menge Geld bei sich. So. Woher wissen Sie das? Weil Ratschek die Rechnung bei ihm bezahlte. Sie stand seit 3 Jahren an und das waren über 900 Taler. Er zahlte in der Gaststube und Quaas und ich waren dabei. Und das zahlte er alles bar? Fast alles. Einen kleinen Wechsel gab er auch. Und der Schulzki hatte es wohl nicht erwartet, dass er das ganze Geld kriegen würde. Jedenfalls ließ er gleich ein paar Flaschen Ruster bringen und wir waren alle eingeladen. Ratschek hat nämlich eine Erbschaft gemacht, Herr Schulzki. Wussten Sie das? Auch pass auf, aber mit meiner Erbschaft ist doch nicht weit her. Ja, nicht der Rede. Nein, außerdem war es ja meine Frau, nicht ich. Erbschaft, so, so, daher. Nur gratuliere. Erbschaft ist die beste Art, zu Gelde zu kommen. Ja, das liebe Geld. Das stimmt. Immer muss man daran denken, ob man nun gar keins hat oder wenig. Ja, am angenehmsten ist es, daran zu denken, weil man viel hat. Ja, aber denken und denken, das ist ein Unterschied. Man muss eben wissen, dass man es hat. Das ist gut und ein angenehmes Gefühl und stört nicht. Nee, das stört bestimmt nicht. Aber immer ans Geld denken bei Tag und Nacht, das ist so viel, wie sich immer darum ängstigen. Ängstigen soll man sich nicht. Wer auf Reisen ist und immer an seine Frau denkt, der ängstigt sich um seine Frau. Ja, freilich. Quas ängstigt sich auch immer. Wir gehen ja ohne zu verreisen. Frau aus dem Spiel, ich denke, wir reden von Geld. Wie mit der Frau, meine Herren, so ist es auch mit dem Geld. Nur nicht ängstlich. Haben muss man's, aber man muss nicht ewig daran denken. Das stimmt. Oft muss ich lachen, wenn ich so sehe, wie der oder jener im Postwagen oder an der Tabletot mit einem Mal nach seiner Brieftasche fasst, ob er's auch noch hat. Und dann atmet er auf und ist ganz rot geworden. Das ist immer lächerlich und schadet bloß. Und auch das Einnähen hilft nicht. Das ist ebenso dumm. Ist der Rock weg, ist auch das Geld weg. Aber was man auf seinem Leibe hat, das hat man. All die anderen Vorsichten sind ja Unsinn. Ja, ja, das ist richtig, Schulzki. So mache ich es auch, wenn ich nach Berlin fahre. Ja, aber wir sind bei dem Geld und bei dem Einnähen ganz davon abgekommen, dass Sie uns doch was von Krakau und von Polen erzählen wollten. Ist es denn wahr, dass Sie Djebitsch schon vergiftet haben? Versteht sich, das ist wahr. Ja, und die Geschichte mit den 11 Teichlichtern? Alles wahr. Und das kam so. Konstantin wollte die Polen ärgern, weil sie gesagt hatten, die Russen fräßen bloß Talg. Da ließ er, als er eines Tages 11 Polen eingeladen hatte, zum Dessert 11 Talglichter herumreichen. Das 12. aber war von Marzipan und natürlich für ihn. Und versteht sich, er nahm immer zuerst, dafür war er Großfürst und Vizekönig. Ja. Aber das eine Mal vergriff er sich doch und da hat er's runterwirken müssen. Für mich ja glatt gegangen. Ja, versteht sich, aber meine Herren, kennen Sie denn schon das neue Polenlied, das Sie jetzt singen? Und ewig kennt das Vaterland und nennt mit stillem Schmerz sein 4. Regiment. Schön. Sehr schön. Mhm. Aber hier in Tschechien gibt es noch ganz andere Lieder. Kennen Sie das, Schulzki? Weiters hat einen Schulzenstock. König in den langen Rock. Mietzel ist ein Obelspan. Quas hat keinem was getan. Nicht mal seiner eigenen Frau. Kätzchen weiß es ganz genau. Miau, miau, miau. So, na, das scheint ja ganz lustig gewesen zu sein. Lustig war es, Herr Justizrat, aber alles in Grenzen, alles in Grenzen. Und um 12 rum war Schluss. Schulzki hatte schon ein paar Mal zum Aufbruch gemahnt und ließ sich weder durch Spott noch durch gute Worte länger zurückhalten. Er müsse morgen um 9 in Frankfurt sein, sagte er. Und 4 wollte er geweckt werden. Und er nahm einen Leuchter und ging. Und dann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Und mehr weiß ich nicht. Ja, danke, Herr Kunicke. Was dann am Morgen war, da müsste ja wohl Jakob der Hausknecht was wissen. Er ist herbestellt. Rufen Sie ihn doch bitte herein, Herr Kunicke. Gut. Jakob? Jawohl. Danke, Herr Kunicke. Gut. Setzen Sie sich. Jawohl, Herr Justizrat. Sie sind also Hausknecht im Gasthaus Ratschik. Jawohl, Herr Justizrat. Wie war das nun damals an dem Morgen, als Herr Schulzki abreiste? Um 4 Uhr ging ich die Treppe hinauf, um Herrn Schulzki zu wecken. 4 Uhr, Herr Schulzki. Aufstehen. Hallo? 4 Uhr? Stehen Sie auf, Herr Schulzki. Es ist Zeit. Ah, ich spann jetzt an. Wenn er das nicht gehört hat, das könnte doch einen Toten aufwecken. Na, Malken, auch schon auf? Lock 4, das ist doch Menschenschinderei. Warum nicht um 6? Um 6 ist doch auch noch Zeit. Oder um 8 bei Tageslicht. Das ist die richtige Beleuchtung für einen Christenmenschen. Um 4 will auch die Lampe noch nicht. Kaum, dass man Salz von Zucker unterscheiden kann. Du koch uns mal ein bisschen was mit. Ich gehe jetzt in den Stall und spann an. Eine halbe Stunde später stand ich dann vor der Tür mit dem Einspänner. Und die Hände waren mir vom Leinehalten schon ganz klamm. Ich schaute in den Hausflur und wartete auf Herrn Schulzki, der immer noch nicht zu sehen war. Dann kam Herr Ratschek. Jakob, hier draußen, Herr Ratschek, wo der Wind ist. Was, der Wind, der Wind? Na, komm rein, sieh nach, was mit Schulzki ist. Am Ende ist er wieder eingeschlafen. Sag ihm, der Kaffee würde kalt. Jawohl, Herr Ratschek. Nein, nein, lass es lieber, bleib. Also nicht? Er wird schon kommen. Und richtig, er kam auch und stieg die Treppe herunter. Er hielt sich am Geländer fest und ging ganz langsam und vorsichtig, als ob ihm der große Pelz unbequem und beschwerlich wäre. Unten ging Herr Hradscheck auf ihn zu und komplimentierte ihn in die Wohnstube hinein, wo Male inzwischen den Kaffeetisch gedeckt hatte. Ich brauchte nicht lange zu warten. Ehe 5 Minuten um waren, kamen die beiden Herren über den Flur auf die Straße. Herr Hradscheck ließ den Tritt herunter. Herrn Schulzki grauste es offenbar vor dem Wetter und er klappte den Kragen von seinem Pelzmantel hoch. Ich ging ins Haus und holte den Koffer. Als ich wieder zurückkam, saß Herr Schulzki schon auf dem Kutschbock und hatte einen Gulden vor sich auf das Spritzleder gelegt. Danke sehr, Herr Schulzki. Gute Reise, Herr Schulzki. Den ganzen Gulden hat er mir gegeben. Ja, bei solchem Wetter werden andere knauserig. Herr Schulzki ist ein feiner Herr. Ja, ein feiner Herr. Aber warum er bloß so still war, hat ja kein einziges Wort gesagt. Oh, er war wohl noch nicht ausgeschlafen, ist ja erst 5. Ja, morgen zum 5 rede ich auch nicht viel. Und das war alles? Ja, das war alles, Herr Justizrat. Hat Herr Schulzki die ganze Zeit über nicht gesprochen? Kein Wort, Herr Justizrat. Er hat immer bloß genickt oder den Kopf geschüttelt. Hm. Ist Ihnen sonst irgendetwas aufgefallen? Aufgefallen? Nein, Herr Justizrat, eigentlich nicht. Bloß, dass er so ein bisschen klein aussah. Er sah ein bisschen klein aus? Ja, in der Dunkelheit. Und ich war auch nicht ganz munter. Vielleicht war er vor der Kälte ein bisschen in sich zusammengekrochen. Ach so. Na, es ist gut, Jakob, Sie können gehen. Und schicken Sie mir gleich Fräulein Mahler rein. Jawohl, Herr Justizrat. Mahler? Jawohl? Wiedersehen, Herr Justizrat. Ja. Herr Justizrat, ich weiß wirklich nicht mehr, als wie ich Ihnen schon gesagt habe. Sie haben also Herrn Schulzki an dem Morgen nicht mehr gesehen? Nee, Herr Justizrat, ich habe bloß im Wohnzimmer den Kaffeetisch gedeckt und als Herr Schulzki weg war, habe ich das Geschirr wieder abgeräumt. Hat er viel gegessen? Gegessen hat er überhaupt nicht. Es war Brot da, Butter, Pflaumenmus und Honig, aber er hat nicht angerührt davon. Und die Kaffeekanne war beinahe noch ganz voll. Er hat keine 3 Schluck getrunken. Dabei war doch ein gräuliches Wetter und kalt und nass. Wenn sonst einer morgens abreißt, dann trinkt er meistens die Kanne leer und von Zucker übrig lassen ist keine Rede. Aber da war alles beinahe so, wie ich drin gebracht hatte. Nee, Herr Justizrat, weiter weiß ich nicht. Ja, schön, Mahler. Kann ich jetzt sehen, warum Wäsche heute? Ist Frau Hatschek zu Hause? Ja, soll ich sie holen? Nein, ich gehe selbst zu ihr hinüber. Ich weiß von nichts, Herr Justizrat. Ich habe Herrn Schulzki nicht gesehen. Ich muss das noch mal durchwaschen, Male. Ja. Kommen Sie mit herüber. Wann sind Sie an jenem Morgen aufgestanden? Als Schulzki schon weg war, so um 6 herum. Wissen Sie das noch bestimmt? Nicht auf die Minute, aber so ungefähr. Merkwürdig, dass der Nachtwächter Mewissen sich schon zwischen 5 und 6 gesehen hat an der Mühle zwischen den Pappeln. Und er sagt, es habe so ausgesehen, als wären Sie halb verbiestert vom Oderdamm hergekommen. Um diese Zeit ist es im November noch ziemlich dunkel. Was wollen Sie damit sagen? Nur, dass ich Nachtwächter Mewissen geirrt haben muss. Na gut, lassen wir das vorerst. Frau Hradscheck, mich würde aber interessieren, was Sie selbst von der ganzen Sache halten. Wie ist nach Ihrer Meinung der Unglücksfall vor sich gegangen? Teilen Sie die Ansicht, dass Schulzki in der Dunkelheit und dem Unwetter vom Wege abgekommen und den Damm hinunter in die Oder gestürzt ist? Ich weiß es nicht. Aber es ist wohl das Wahrscheinlichste, dass es so gewesen ist. Ich denke, man hat das Pferd und die Kutsche in der Oder gefunden. Ja, ganz am Rande. Aber Schulzki hat man nicht gefunden. Kommt Ihnen das nicht merkwürdig vor? Der Fluss hat ihn mitgenommen. Obwohl der heftigste Wind die Wellen gegen den Damm drückte. Und warum ist die Leiche dann nirgends angespült worden? Vielleicht gibt es keine Leiche. Wie meinen Sie das? Vielleicht hat der Schulzki den Unfall nur vorgetäuscht. Vielleicht legte er Wert darauf, als tot zu gelten. Aus welchem Grund? Das weiß ich nicht. Es wäre Ihre Aufgabe, es herauszufinden. Und die Möglichkeit, dass Schulzki ermordet worden ist, weisen Sie völlig von der Hand. Herr Justizrat, Sie haben meinen Mann unter Mordverdacht verhaftet. Infolgedessen hat alles, was ich als Ehefrau dazu sage, kein Gewicht. Ja? Der Herr Justizrat werden gesucht. Wer sucht mich? Jeanne Angela meint, es wäre dringend, er wartet mit der Jeschken. Die Jeschken? Wer ist das? Ich heiße Alwine Jeschke. und bin ungefähr 70. Ich bin die Nachbarin von Hradscheck. Sie hat eine wichtige Aussage zu machen, Herr Justizrat. Ich glaube, jetzt sind wir der Sache auf der Spur. Ach, das soll mich freuen. Also, was gibt's denn? Frau Jeschke schläft schlecht. Und in der fraglichen Nacht hat sie auch wachgelegen. Das war ja so ein Krach. Davon bin ich aufgewacht. Krach? Im Gasthaus? Den Wind, meine ich. Es war ja so ein Sturm. Es wehte die Ziegel vom Dach. Und ich hatte Angst, dass mir der Schornstein in die Stube fallen würde. Und deswegen ist sie aufgestanden. Lassen Sie doch Frau Jeschke selber erzählen. Ich habe dann Licht gemacht und Feuer im Herd. Es war kalt. Und ich trinke auch gern mal nachts einen Kaffee. Und auf einmal? Und auf einmal gab es einen furchtbaren Krach. Und sie schlug den oberen Türladen auf, um nachzusehen, was los war? Nee, vorher habe ich erst zum Fenster rausgesehen. Aber da blendete mich das Licht und ich konnte nichts sehen. Das ist doch aber unwichtig, Mutter Jeschke. Bitte lassen Sie Frau Jeschke erzählen. Na also, tja, Herr Justizrat, und der Krach kam daher, dass der Sturm meinen Zaun umgerissen hatte. So. Er war zwar nicht ganz umgerissen, aber doch ein großes Stück. Aha. Daran können Sie schon sehen, was es für ein Sturm war. Denn die Latten waren noch gar nicht besonders morsch. Und dann sah sie... Wie ich mir den Schaden besehe, da merke ich, dass bei Hradscheck noch Licht ist. Das war nach 2 Uhr, Herr Justizrat. In welchem Fenster war das Licht, Frau Jeschke? Oh, das flimmerte so hin und her, mal hier und mal da, sodass ich nicht recht wusste, ob es aus dem Kellerloch unten kam oder aus der Weinstube. Und haben Sie außerdem noch was bemerkt, Frau Jeschke? Freilich, freilich, die Hauptsache kommt ja erst. Ich weiß nun nicht mehr recht, hab ich's gesehen oder Herr Delhahn? Natürlich Sie, Frau Jeschke, aber was war es denn? Das Licht ging aus und alles war dunkel, Herr Justizrat. Sehr aufregend. Soll ich's vielleicht weitererzählen? Dann ging drüben die Gartentür auf und Hradscheck selber kam mit einem Licht in der Hand heraus. Neben ihm auf der Türschwelle lag etwas, was ich nicht erkennen konnte. Tja, was war das? Für eine Truhe war es nicht lang genug. Ein Korb oder eine Kiste war es auch nicht. Na kurzum, ich weiß nicht, was es gewesen ist. Und was geschah nun? Hradscheck hatte das Licht abgestellt. Und dann kam er mit einem Spaten und ging in den Garten. Und unter dem Birnbaum fing er an zu graben. Unter dem Birnbaum? Ja, unter dem großen Birnbaum, der mitten in Hradschecks Garten steht. Er grub eine ganze Weile und dann hörte er auf einmal wieder auf und sah sich nach allen Seiten um. Und? Na, ich konnte bei dem Licht natürlich nicht viel sehen. Ich weiß auch nicht, ob er in das Loch was reingeworfen hat, aber zugeschüttet hat das. Da liegen die Beweise, Herr Justizrat. Dann ging er wieder ins Haus und machte die Türe zu. Alles war wieder dunkel. Und Sie? Ich? Ich ging auch wieder rein und ins Bett. Frau Jeschke, was haben Sie denn gedacht, als Sie Herrn Hradscheck so graben sahen? Ich habe gedacht, das ist ja, als wenn er einen abgemurkst hätte. Ja, schön, Frau Jeschke, ich danke Ihnen. Ich glaube, Ihre Aussagen sind sehr wichtig. Kriege ich nun die Belohnung? Die Belohnung? Bisher ist keine ausgesetzt. Ich denke, bei jedem Mord gibt es eine Belohnung. Das ist ein Irrtum, Jeschken. Für Sie, Frau Jeschke, bitte. Adieu, Herr Justizrat. Adieu, Frau Jeschke. Da haben Sie ihr Fettgelhaar. Eine alte Hexe. Ich möchte auch nicht Ihr Nachbar sein. Da tut einem der Hradscheck direkt leid. Aber jetzt keine Zeit verlieren. Sorgen Sie dafür, dass niemand in den Garten kommt und rufen Sie für 2 Uhr Kunicke und den Totengräber in den Garten. Inzwischen wird Hradscheck aus dem Küstriner Gefängnis hierher gebracht. Jawohl, Herr Justizrat. Wir haben die besten Plätze, Frau Mietzel. Wir sehen alles, ohne dass wir uns die Hälse verrenken müssen. Der Buchsbaum hat genau die richtige Höhe. Ja, schlecht sieht Hradscheck aus. Gefängnisluft ist nicht besonders bekömmlich. Und der große Grauhaarige da, das ist der Justizrat, was? Ja, siehst du. Na, und die anderen, Kunicke, Gelhaar und der Totengräber, na, die werden sich ja wohl kennen. Aber Frau Hradscheck, die sehe ich nicht. Ist heute nach Frankfurt gefahren. Absichtlich. Jetzt, Frau Jeschke. Was denn? Jetzt haben sie was ausgebuddelt. Das kann man von hier aus wieder nicht sehen. Warum müssen die sich denn auch alle um die Grube herumstellen? Uns vergönnen sie es nicht. Aber ich glaube, Frau Mietze, jetzt geht's dem Hradscheck an den Hals. Ein Ein Toter. Ich hab's nicht anders erwartet, Herr Justizrat. In der Hinsicht kann man sich auf die alte Jeschke verlassen. Die Kleiderreste sind verhältnismäßig gut erhalten. Nun, Radschek, was sagen Sie? Herr Justizrat, ich sage, dass dieser Tote meine Unschuld bezeugen wird. Man hat Sie an dieser Stelle graben sehen, Radschek. Das war kein Beweis für meine Schuld. Tja, da muss ich als Totengräber Herrn Radschek recht geben. Der, den wir hier ausgebuddelt haben, liegt hier schon lange. Ich denke, 20 Jahre. Und Schulski, der sein soll, ist noch keine 8 Wochen tot. Da hat er recht. Aber wer ist der Tote? Was von den Kleidern noch dran ist, sieht aus wie eine Uniform. Da sind auch ein paar glänzende Knöpfe. Ich meine, das wäre ein Franzose von anno 13 her. Haben Sie es gehört, Witzeln? Es ist gar nicht der Schulz. Ein Franzose? Wie kommt denn der hierher? Ich weiß, dass damals einer fast jeden Tag ins Dorf kam. Von Küstrin her. War vielleicht hier verliebt. Und einer hat ihn aus Eifersucht erschlagen und verscharrt. Ja, aber Radschek kann es nicht gewesen sein. Ich weiß nicht, soll ich enttäuscht sein oder nicht? Also, es steht fest, das ist nicht der Tote, den wir suchen. Und wenn er 20 Jahre in der Erde liegt, was ich keinen Augenblick bezweifle, dann kann Radschek an diesem Toten keine Schuld haben. Es kann auch von einer früheren Schuld keine Rede sein. Denn, nicht wahr, Gelha? Radschek ist doch erst seit 10 Jahren im Dorf. Stimmt, Herr Justizrat. Gut. Trotz alledem bleiben ein paar dunkle Punkte, worüber Aufklärung gegeben werden muss. Ich lebe der Zuversicht, dass es an dieser Aufklärung nicht fehlen wird, aber ehe sie gegeben ist, darf ich Sie, Herr Radschek, nicht aus der Untersuchung entlassen. Es wird sich dabei, was ich als eine weitere Hoffnung hier ausspreche, nur noch um Stunden oder höchstens um Tage handeln. Jeschken, das ist ja wohl nun klar. Er kommt wieder raus. Die längste Zeit hat er gesessen. Und nichts ist mit der Belohnung. Wo gehen Sie denn jetzt alle hin? Nach solchen feierlichen Sachen brauchen Männer immer was zu essen und zu trinken. Nee, Jeschken. Ich glaube, jetzt wird Radschek nochmal verhört. Jetzt knöpft ihn der Justizrat sich nochmal vor. Na, wenn schon, Mietzeln. Da kommt nichts mehr bei raus. Für mich nicht. Was Frau Jeschke gesehen hat, Herr Justizrat, das bestreite ich keineswegs. Wirklich, ich wollte unter dem Birnbaum ein Loch graben. Aber da stieß ich plötzlich auf die Leiche und ich kriegte einen furchtbaren Schrecken und habe das Loch schnell wieder zugeworfen. Warum haben Sie denn gegraben? Das will ich Ihnen gestehen, Herr Justizrat. Mir waren ein paar große Speckseiten verdorben. Und ich wollte sie möglichst unbemerkt im Garten vergraben. Das hatte ich an jenem Tage vor. Und gleich als nach Mitternacht meine Gäste gegangen waren, habe ich mich ans Werk gemacht. Das, was Frau Jeschke an der Gartentür gesehen hat und das in der Dunkelheit so ähnlich wie ein Koffer aussah, das waren eben die Speckseiten, die dicht übereinander gepackt waren. Und warum die Heimlichkeit und die Nacht? Zu dieser Heimlichkeit hatte ich 2 Gründe. Erstens wollte ich mir die Vorwürfe meiner Frau ersparen. Die ist ohnehin geneigt, von meiner Unachtsamkeit in Geschäftsdingen zu sprechen. Und ich darf doch wohl sagen, Herr Justizrat, wer verheiratet ist, der kennt das und weiß, wie gern man sich solchen Anklagen und Streitszenen entzieht. Ja, aber der zweite Grund war noch wichtiger. Das war die Rücksicht auf meine Kundschaft. Herr Justizrat, Sie wissen doch, dass die Bauern die schwierigsten Leute von der Welt sind, ewig voll Misstrauen. Und wenn Sie solche Dinge wie Schinken und Speck auch nicht in meinem Laden kaufen, weil Sie ja genug davon im eigenen Rauch haben, so ziehen Sie doch gleich Schlüsse von einem aufs andere. Dergleichen habe ich mehr als einmal durchgemacht und dann wochenlang an allen Ecken und Enden hören müssen, ich passte nicht auf. Letzten Herbst, Herr Justizrat, bitte, als mir ganz ohne meine Schuld eine Tonne Heringe tranig geworden waren, er hat Ort überall im Dorfe geputscht und unter anderem zu Quas und Kunike gesagt, uns wird er damit nicht kommen. Aber die kleinen Leute, denen dreht er das Zeug an. Gut und schön. Aber was ist nun aus dem Speck geworden? Den habe ich noch am selben Morgen an einer anderen Gartenstelle verschacht. Gleich nach Schulzkis Abreise. Wo? Am hinteren Ende des Gartens, rechts vom Mittelgang, direkt vor den Johannisbeeren. Wir werden sehen. Sollte das alles stimmen, dann können Sie wohl morgen entlassen sein. Sie können gleich wieder zurückfahren nach Küstrin. Ich brauche Sie nicht mehr. Was macht es denn? Abel. Ja, da kommt er schon. Wie geht's denn, Jakob? Alles in Ordnung? Wo ist denn meine Frau? Hier ist deine Frau. Ursel. Da bin ich. Ich bin frei. Ja, da bist du. Bring einen Schnaps, Jakob. Ja, Herr Ratschel. Was ist denn, Ursel? Was soll sein? Ich freue mich, dass du wieder da bist. Du siehst nicht schlecht aus. Aber du? Ich? Ja, ich sehe wohl nicht gut aus. 10 Jahre gealtert, hat Frau Quas festgestellt. Ursel. Abel. Abel. Ich habe keine gute Zeit hinter mir. Meinst du ich? Zusammen. Haben wir das alles überstanden, damit du jetzt die Nerven verlierst? Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich hätte es bloß geträumt. Erinnere dich an deine Worte. Bloß nicht arm, hast du gesagt. Alles andere, aber bloß nicht arm. Und trotzdem habe ich gedacht, ich hätte alles bloß geträumt. Ich dachte, du hättest ihn nicht erschlagen und wärst unschuldig. Bloß. Und ich auch. Wenn jetzt nicht alles umsonst gewesen sein soll, dann musst du dich zusammennehmen. Ist doch alles gut gegangen bis jetzt. Die haben sich täuschen lassen. Aber wir wollen doch was davon haben. Den muss ich zusammennehmen. Kümmel habe ich gebracht, ist so richtig. Ja, naja, klar. Trinken wir alle einen, ja? Los, Ursel, du auch. Nein, ich nicht. Na, trink. Prost. Prost. Prost. Na, Ratschek, auf dein Wohl, weil alles so gut abgegangen ist. Danke, Kunicke. Danke. Aber wenn du gestattest, ich trinke auf das Wohl, will sagen, auf das Andenken des Franzosen. Weil ich ihm mein Leben und meine Freiheit verdanke. Ja, das ist ein schöner Zug von dir, Ratschek. Da trinke ich mit. Auf den Franzosen, also. Auf den Franzosen. Ja. So was. 2 Leichen haben wir jetzt im Dorf, ohne ein ehrsames christliches Begräbnis. 2? Wenn ich richtig zähle, bloß eine. Denn Schulzki ist ja nicht da, das zählt doch nicht mit. Jawohl, Schulzki. Dass er immer noch nicht gefunden ist? Ich sage euch, der liegt im Schlick und der Schlick gibt nichts heraus. Oder erst nach 50 Jahren, wenn das angeschwemmte Vorland Acker geworden ist. Dann wird er mal beim Pflügen gefunden, gerade so wie der Franzose gefunden wurde. Ja, aber ja, um auf das Begräbnis zurückzukommen. Also der Franzose muss auf den Friedhof, das ist klar. Ja. Ob er ein Heide gewesen ist oder ein Christ, ob katholisch oder protestantisch, das ist... Franzosen sind auch Christen. Eben. Und vielleicht war er sogar protestantisch. Ja. Ich rede mal mit dem Pfarrer. Nein, Kunicke, lass mich mit dem Pfarrer reden. Hm? Wenn er das Begräbnis auf dem Kirchhof für richtig hält, dann fällt es mir natürlich nicht ein, ein Wort dagegen zu sagen. Aber ich... Was willst denn du? Wenn es nicht unbedingt nötig ist, dass er auf den Kirchhof kommt, dann möchte ich ihn in meinem Garten behalten. Nein, widerspricht nicht. Seht ihr, der Franzose ist sozusagen mein Schutzpatron geworden. Und kein Tag vergeht, ohne dass ich an ihn in Dankbarkeit denke. Also. Ich würde auch, wenn es der Pfarrer wünscht, die Stelle mit einem Gitter versehen oder... Buchsbaum umziehen. Bravo, der Franzose hat ihm geholfen und hilft ihm wieder und lässt ihn eingittern oder doch wenigstens eine Rabatte setzen. Und wenn es ein Gitter wird, hat er es nicht unter 20 Taler und da höre ich dich noch keinen Anstrich oder keine Vergoldung. Oh, Ratschek, auf dein Wohl, Ratschek. Schöner Zug von dir, Ratschek. Dass du so viel Geld für den Franzosen ausgibst. Er hat's ja. Was er haben? Ja, wieso haben? Wie meinst du das? Ja, von der Erbschaft damals. Ja. Sag mal, wie viel war es denn? Ja, und so viel war es ja damals. Ihr dürft nicht denken, dass ich in Geld schwimme. Außerdem muss das Haus mal umgebaut werden. Das ist überall zu klein. Ja, ja. Überall angebaut und angeklebt. Die Küche gleich neben dem Laden und für die Fremden ist nichts da wie die beiden Giebelstuben oben. Stimmt. Ich will einen Stock aufsetzen. Ja, du, das sollst du einen Stock aufsetzen. Fachwerk natürlich und Lehm als Füllung, so billig wie möglich. Aha. Stein ist zu schwer und zu teuer. Alle Welt tut immer, als ob meine Frau ein Rittergut geerbt hätte. Ja, ja. Da hat sich was mit Rittergut. Erbärmliche 1000 Taler. Ja, ich kenne also dich doch. Naja, sagen wir 2. Aber mehr nicht, auf Ehre. Ja, dass davon keine Seide zu spinnen ist, das wisst ihr. Keine Seide zu spinnen, keine Paläste zu bauen. Ja, Kinders, dann können wir auf noch was trinken. Auf das neue Stockwerk. Prost! Prost! Ich sah die Toten, groß und klein, wie sie vor dem Throne standen. Und ein Buch ward aufgeschlagen, das Buch des Lebens. Die Toten wurden gerichtet, wie es in den Büchern aufgeschrieben stand, entsprechend ihren Werken. Entsprechend ihren Werken. Er fängt da an zu hämmern. Aufhören! Aufhören! Es ist noch nicht so weit! Was rufst du denn aus? Es ist noch nicht so weit! Der Tischler soll gehen. Ich brauche noch keinen Sarg. Ursel, was redest du denn da? Soll aufhören! Ich habe dir doch beim Frühstück gesagt, dass heute die Maurer kommen. Wir fangen doch mit dem Bau an. Mit dem Bau? Entschuldige, Abel. Ich hatte es vergessen. Ursel, ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Vielleicht ist es nur, weil du immer untätig in der Stube sitzt. Solltest dich mehr ums Hauswesen kümmern, dann kämst du auch auf andere Gedanken. Andere Gedanken. Andere Gedanken. Sie werden gerichtet entsprechend ihren Werken. Abel. Abel. Wieso heißt du Abel? Du müsstest Kain heißen. Ursel, wenn du so redest, dann bringst du ja alles ans Licht. Entschuldige, Abel. Ich bin ein bisschen verdreht. Ich werde mir Mühe geben. Siehst du. Jetzt bist du wieder meine vernünftige, tapfere Frau. Ich hab's doch für dich getan. Sag das nicht. Das ist grässlich. Und es ist nicht wahr. Nee, aber auch für dich. Das ist bestimmt wahr. Weil du nicht arm sein wolltest. Aber jetzt bauen wir. Das Haus soll schöner werden, so wie du es wolltest. Neue Öfen und bunte Tapeten. Fällt es denn nicht auf, Abel? Dafür haben wir doch schließlich die Geschichte von der Erbschaft erfunden. Ah ja, die Erbschaft. Du hast alles wunderbar überlegt. Es muss eigentlich alles gut gehen. Das siehst du. Aber dann? Was dann? Was meinst du damit? Wenn wir sterben, Abel. Sterben? Ich denke noch nicht ans Sterben. Aber ich, Abel. Ich denk dran, denn ich mach nicht mehr lang. Das ist doch Unsinn, Ursel, ist doch Unsinn. Entsprechend ihren Werken. Entsprechend ihren Werken. Jakob! Jakob! Ja, Herr? Ja, wo bleiben die Flaschen? Ich komme ja schon. Aber die Treppe ist verdammt schmal und bröcklig. Da wird nur mal einer runterfallen. Ja, dann bring die Flaschen gleich in den Laden. Los. Ich wollte Ihnen bloß was zeigen, Herr Ratschek, was ich im Keller gefunden habe, da. Was ist denn das? Ein Knopf? Ja, ein Knopf. Einer wie Schulzki ihn am Pelz hatte. Ja, das waren solche, da hast du recht. Nein. Die von Schulzki waren größer. Solche kleinen wie die hatte ich mal an einem Pelzrock. Weißt du noch? Nee, da warst du ja noch nicht hier. Dann gib ihn her, ich werde ihn meiner Frau geben. Vielleicht kann sie ihn brauchen. Ja, ich gehe dann in den Laden. Ja, aufpassen, Ratschek, aufpassen. das verdammte Zusammenfahren und sich verfärben. Kalt Blut, oder es gibt ein Unglück. In den Garten gehen, sich abkühlen. Da lauert die Jeschkin, die alte Hexe, wieder hinterm Zaun. Tag, Frau Jeschke. Tag, Ratschek. Sieht schlecht aus, Herr Nachbar. Oh, fühl mich aber nicht schlecht, Mutter Jeschken. Ganz gelb. Und hier ist eine Falte. Sie müssen sich nicht ärgern. Oh, Ärger hat man natürlich eine ganze Menge. Da hat doch der Jakob gestern wieder ein Fass Öl auslaufen lassen. Ist doch über den Spaß, ne? Und dann die Plackerei, Treppe auf, Treppe ab und die schmalen Kellerstufen halb abgerutscht. Ja, zum Halsbrechen. Ja, Sie bauen ja, Ratschek. Da können Sie bei der Gelegenheit doch eine neue Treppe machen. Ja, das sollte man eigentlich. Aber ich glaube, das langt nicht mehr. Der Keller müsste ja eigentlich auch höher gewölbt werden. Ist ja eigentlich überhaupt kein richtiger Keller. Ist ja bloß ein Loch, wo man sich den Kopf stößt. Ja. Die Weinstube sitzt ihm zu sehr auf dem Nacken. Freilich, ja. Die ganze Geschichte hat nicht Luft und nicht Licht. Und warum nicht? Weil kein richtiges Fenster da ist. Das ist alles zu klein und zu niedrig. Das ist alles zu dicht zusammen. Ja, das stimmt. Ich weiß noch, als der Schulzki da war und nachts das Licht immer so blinzeln tat. Ja, wo war das Licht? War es in der Stube? Oder war es im Keller? Ja, ich weiß es nicht. Ja, schön! Ich weiß, wo sie hin will. Aber weiß sie auch, was eine Verleumdungsklage ist? Ich erfahre alles, was sie so herumschwätzt. Also sehen Sie sich vor, sonst kriegt sie es mit dem Küstriner Gericht zu tun. Sie ist eine alte Hexe. Ich meine ja, Mann, bloß, Ratschek. Ich meine ja, Mann. Sie wissen, ein bisschen Spaß muss ja sein. Naja, ein bisschen Spaß mag sein, aber wenn ich erraten kann, Mutter Jeschken, nicht zu viel. Mahlzeit. Morgen ein etwas besseres Essen, Male. Kalbsnierenbraten ist der Herr Jerne. Gut, Kalbsnierenbraten, Blumenkohlsuppe vorher und Rotkohl als Gemüse. Ist gut, Frau Ratsche. Und vielleicht Grießflammeri. Grießflammeri, ja, ist gut. Male, noch was? Ja? Warum siehst du mich eigentlich immer so komisch an? Komisch? Nee, Frau Ratschek, bestimmt nicht. So, als ob ich schon halb gestorben wäre. Nee, Frau Ratschek, wer redet denn von Sterben? Ich? Und du denkst es. Ich werde nicht sterben. Hast du verstanden? Natürlich nicht. Wer sagt denn nicht auch? Ist gut, Male. Es wäre alles. Sterben. Nein. Abel hat recht. Dann wäre alles umsonst gewesen. Nein, so weit ist es noch nicht. Morgen werde ich 44. Und so schlecht sehe ich noch nicht aus. Bisschen eingefallen. Aber das hole ich wieder auf. Nur die Nerven nicht verlieren. Abel hat recht. Guten Tag, Frau Ratschek. Was ist denn schon wieder? Ich bin's. Schulzki. Kennen Sie mich nicht, Frau Ratschek? Schulzki? Schulzki ist doch tot. Gewiss, bin ich tot. Aber das macht nichts, ich besuche sie trotzdem. Offen gesagt, ich langweile mich ein bisschen. Gestatten Sie, dass ich Platz nehme? Schulzki. Wissen Sie, der Platz im Keller, den mir Herr Gemahl ausgesucht hat, ist nicht besonders günstig. Ich meine nicht wegen der Feuchtigkeit, aber es ist verdammt einsam da unten. Wie sind Sie eigentlich mit meinem Pferd zurechtgekommen? Nicht wahr, das ist ein braves Tier. Ging ganz folgsam in die Oder und ertrank. Es war schrecklich, Schuski. Es war schrecklich. Es schrie wie ein Mensch. Bei mir ging's ruhiger zu. Ich kam nicht zum Schreien. War's ein Hammer? War es nicht. Abel hat's mir nicht gesagt. Er ist so zartfühlend. Ich hörte, dass man hier im Dorf ein Lied sang. Schade, jetzt singen sie es nicht mehr. Kennen sie es? Morgenrot, Morgenrot. Abel schlug den Kain tot. Gestern noch bei vollen Flaschen morgens ausgeleerte Taschen und ein kühles, kühles Gras. Offen gesagt, das Lied hat mir gefallen. Bitte gehen Sie, Schutzki. Ihr Stück. Ja, wie, gnädige Frau? Sollten Sie es mit dem Herzen haben? Wissen Sie, ich bin eigentlich gekommen, um Sie einzuladen. Mit dem Franzosen habe ich mich ein bisschen angefreundet, aber wenn einer bloß Französisch spricht, ist es schwierig. Außerdem, unter uns gesagt, er hat so seine Eigenheiten. Er ist ein Freigeist, verstehen Sie? Kurzum, es fehlt ein bisschen an Umgang. Darum freue ich mich schon sehr auf Sie. Sie sind eine gebildete Person und eine Frau, alles, was ich so vermisse. Über Lappalien wie Kutsche und Pferd und Hammer brauchen wir ja nicht weiter zu reden. Und ich will noch nicht sterben. Doch, Frau Hradscheck, Sie sind als Nächste dran. Und da Sie dran sind, wollte ich Sie fragen, ob Sie sich nicht ein bisschen beeilen wollen. Sehen Sie, morgen zum Beispiel haben Sie Geburtstag. Wie wäre es, wenn wir ihn zusammen feierten? Der Franzose, Sie und ich? Wenn Sie wollen, bringe ich auch das Pferd mit. Mir ist es gleich wo? An der Oder? Im Keller? Oder unterm Birnbaum? Was ziehen Sie vor? Nein, nein! Ach, seien Sie doch nicht so. Wovon baut Ihr Mann schließlich das Haus? Von meinem Gelde. Einen kleinen Gefallen können Sie mir schon tun. Hilfe! Ratschek! Hilfe! Gleich wird er kommen. Aber das nützt Ihnen auch nichts. Was ist denn? Was ist denn, Rose? Ich weiß nicht. Warum schreist du denn so? Ich muss eingeschlafen sein. Ich hab was geträumt, was Schreckliches. Es hing mit morgen zusammen. Morgen, morgen. Was ist denn morgen? Oh, ich weiß. Mein Geburtstag. Ja, und noch was anderes, Ursel. Morgen ist der Bau fertig. Ja. Freust du dich? Ja, Abel. Ich freue mich. Beeilen Sie sich, Mutter Gersten, sonst hat der Pastor schon die Grabrede angefangen. Wir kommen noch zurecht. Und von hier aus kann man den Zug auch besser übersehen. Da ist Hradscheck. Weint er eigentlich? Wenn die Frau gestorben ist, dann muss er wohl weinen. Das gehört sich. Gucken Sie sich den Sarg an, der kostet mindestens 15 Taler. Schöne Geld. Nee, ich glaube schon, der weint richtig. Eine Gastwirtschaft ohne Frau ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Bin mal neugierig, wie lange der alleine bleibt. Das ganze Dorf geht mit. Da sieht man's. Hradscheks sind angesehen, trotz der Geschichte. Da denkt doch kein Mensch mehr dran. Ich schon. Und ich glaube, Frau Hradscheck hat auch dran gedacht. Sonst wär's nicht so rasch gegangen mit ihr. Jetzt aber los, Mutter Gerschko. Hey, mein Kopftuch, mein... Ja? Ich bin's, Malle. Ja, ja, was willst du denn? Schön, Herr Hradscheck, ich wollte Sie fragen, was ich kochen soll. Ja, kochen, was geht mich das an? Und hat mir sonst immer die Frau gesagt, wen soll ich denn fragen? Hast du eine ganze Zeit gekocht, ohne zu fragen? Ja, der Zustand muss doch mal ein Ende nehmen. Ja, dann mach, was du willst. Dann mach ich Schmorgurken. Ja, meinetwegen mach Schmorgurken. Herr Hradscheck, Sie sollten sich nicht so zu Herzen gehen lassen. Was soll ich mir denn sonst zu Herzen gehen lassen, wenn ich das... Mein Gott. Jetzt weint er so, ja. Herr Hradscheck. Naja, ist doch alles furchtbar. 4 Wochen ist es nur schon her, dass Ihre Frau unter der Erde ist. Allmählich muss man doch wieder ins Leis kommen. Ja, ich muss wieder was tun. Ich muss ans Geschäft denken, sonst geht alles drunter und drüber. Sie wollten doch schon lange mal nach Berlin fahren. Das sollten Sie machen. Das lenkt Sie ab. Ja, das ist wahr. Nächste oder übernächste Woche. Ja, höchste Zeit, dass ich meine Geschäfte in Berlin erledige. In Berlin, sagte, musst du fein, sagte, und gescheit, sagte, musst du sein, sagte. In der Habs, sagte, viel Verstand, sagte, ich bin dort, sagte, schon bekannt. Ganz besonders, sagte. Verzeihung, dürfte ich mal Ihr Opernglas haben? Na klar, dürfen Sie. Danke. Bitte. Recht berlinisch, sagt er. Beckmann ist gut, nicht? Ah, großartig. Das ist aber schon ziemlich alt. Durchs Glas sieht man. Ach, jeder wird mal alt. Aber immer noch gut. Du bist heute, sagt er, noch ein Schuss. Ich danke für das Glas. Bitte, bitte. Verstanden? Radschek. Angenehm, Rudike. Pause jetzt. Ja. Gehen gnädiges Fräulein während der Pause auch ins Foyer? Na klar, gehe ich. Gestatten Sie, dass ich mich anschließe? Bitte, bitte, ich habe nichts dagegen. Theater ist immer ein Erlebnis für mich. Hm. Ich komme nur so alle 4 Wochen mal nach Berlin. Ich bin nämlich vom Lande. Ah, vom Lande. So sehen Sie aber gar nicht aus. Na ja, auch das Land hat heutzutage seine Kultur. Ja, ich habe viel übrig fürs Land. Sie glauben ja gar nicht, wie wohl das tut. Die Stille in meinem Garten. Hm. Die Nachbarin schaut über den Zaun. Eine alte, zahnlose Hexe. Man schwätzt ein bisschen mit ihr. Gehen wir jetzt ins Foyer. Ja. Tag, Jakob. Tag, Bruder Jeschken. Na, schmeckt die Birne? Warum nicht? Ist ja eine Malvasia. Ja, früher war es eine Malvasia, aber jetzt... Jetzt sagen wir Franzosenbirne dazu, mich weht. Das ist ja alles eins. Na, ich weiß nicht. Da ist jetzt sowas drin. Hast du noch nichts gemerkt? Was? Ach, deswegen die Birne nicht wegschmeißen. Ich meine gar nicht die Birnen. Ich meine ja sonst. Sonst? Was denn? Wo denn? Na so, rum ums Haus. Nee, Mutter Jeschke. Und auch nicht im Keller? Nee, Mutter Jeschke. Mann, bloß. Und krapscht es nicht? Herr Mutter Jeschke, mal war mir so, als wenn mich was am Hacken hielte. Ja, ich glaube, es krapscht. Jakob, du bist eine Bangebüx. Ich hab doch bloß Spaß gemacht. Ist doch alles dummes Zeug. Wann kommt denn Radschek? Weiß nicht, morgen oder übermorgen. In 8 Tagen also. Ist oft weg jetzt, nicht? Ist in Berlin fürs Geschäft. Fürs Geschäft, so, so. Wann ist denn die Frau gestorben? Vor einem halben Jahr. Und ich meine, seitdem wäre schon 4 oder 5 Mal in Berlin gewesen. Ich glaube, da gefällt es ihm ganz gut. Ich glaube, es gefällt Ihnen, Herr Radschek, ja? Großartig. Das war eine gute Idee von Ihnen. Ich liebe Landpartien. Jetzt sind wir schon gleich in Teltow. Die Natur ist doch was Unvergleichliches. Mhm. Das erfrischt, erhebt. Man ist wie neu geboren. Ja. Ich glaube, Sie sind auch sehr für die Natur, Fräulein Editha, nicht? Und ob. Ach, ich möchte nirgendwo anders leben als auf dem Lande. Dann fühlen Sie sich also gar nicht so recht wohl in Berlin? Ach, gar nicht. Mein Schönstes sind eigentlich die Sonntage, wenn wir eine Landpartie machen und draußen irgendwo Milch mit Schwarzbrot essen. Ja. Dann spielen wir in einem Wirtsgarten Zeck oder Plumpsack. Ach, ist das schön. Milch mit Schwarzbrot, das ist was Gutes. Ja, ja, ich bin auch sehr für das Natürliche. Verstehen Sie, für das schlichte, einfache Leben. Ja, und dann die Heimfahrt mit Stocklaternen und Gesang. Singen Sie auch gern? Ich bin im Gesangverein. Ah, sehen Sie, Sie waren mir doch gleich so sympathisch. Wirklich? Ja. Fräulein Editha, das beruht aber auf Gegenseitigkeit. Sie haben so etwas Gebildetes. Das hat man selten. Ich finde auch, dass unsere Seelen gut zusammen harmonieren. Hm. Es ist wohltuend, wenn man in seiner Einsamkeit eine verwandte Seele trifft. Ja. Fräulein Editha. Ich hoffe, unsere Bekanntschaft wird keine flüchtige bleiben. Das sollte mich aber freuen. In meinem Dorf fehlt mir nichts als die Seele, die mit mir harmoniert. Na, sonst ist alles da. Haus, schöner Garten, gut gehendes Geschäft. Ja. Ja, Wohlstand, Natur, Gesang und, wie gesagt, höhere Streben. Wie wunderbar. Nur die Seele, die mit mir harmoniert. Könnte es nicht die Ihre sein, Fräulein Editha? Nicht. Sie müssen doch meine Hand loslassen. Mama guckt schon dauernd zu uns rüber. Und warum soll sie denn nicht gucken? Ich meine es doch ernst. Sagen Sie ja? Ja. Fräulein Editha, Sie glauben nicht, wie glücklich ich bin. Jetzt hätte ich Lust zu singen. Was schlagen Sie vor? Frisch auf, Kameraden. Oder Lützos wilde, verwegene Jagd. Ja, das sind schöne Lieder. Aber nein, es müsste jetzt etwas Gefühlvolleres sein. Sie wissen doch, warum. Reden Sie nicht so. Ich wäre doch ganz rot. Dann singen wir eben Steh ich in finsterer Mitternacht. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Singen Sie mit. Ja, das passt doch. Eins, zwei. Steh ich in finsterer Mitternacht, so einsam auf der stillen Wacht. Dein Lieblingslied, Radzek, was? Mir ist so, als ob wir das heute schon zum dritten Mal gesungen hätten. Mit Radzek muss in Berlin was passiert sein. Der macht so ein verklärtes Gesicht. Habt ihr schon bemerkt, wie oft er hinfährt? Erzähl mir von Berlin, Radzek. Ja, deine Abenteuer, Radzek. Ja. Ihr wisst doch, dass ich geschäftlich in Berlin bin. Na. Höchstens mal ins Theater gehe. So. Und was ich da gesehen habe, das habe ich euch ja bald alles erzählt. Ja, bald, aber noch nicht ganz los, Radzek. Sing noch mal das Lied von Herrn Schmidt. Ja, dann singen wir alle mit. Herr Schmidt, was kriegt denn Jülchen mit? Ein Schreier und ein Fehler und das kleine Jülchen gar zu gut. Herr Schmidt, das kriegt das Jülchen mit. Das sang der Hofschauspieler Rüdling im königlichen Schauspielhaus in einer Matinee. Ganze Haute Volée von Berlin war da. Ja, und du auch, Radzek, ja, die Berliner, das sind doch verflixte Kerls. No, es gibt doch auch solche und solche. Hab ich euch schon die Geschichte von dem Gendarmen erzählt? Nee, los. Ein Gendarm musste einen badischen Studenten ausfindig machen, der unterm Verdacht des Hochverrats stand. Der Student sollte Heitzinger heißen und in der Kurstraße wohnen. Der Gendarm machte sich auf den Weg und tatsächlich, nach einigen Tagen kam eine Meldung von ihm an seine Dienststelle und diese Meldung lautete so: Ich habe den mir erteilten Befehl ausgeführt und den P.P. Heitzinger ausfindig gemacht. Derselbe heißt übrigens nicht Heitzinger, sondern Blümchen, wohnt auch nicht in der Kurstraße, sondern auf dem Spittelmarkt und ist auch kein badischer Student, sondern ein sächsischer Leineweber. Wisst ihr, wie dieser ausbündig gescheite Gendarm hieß? Ihr denkt natürlich, der hieße Gelhaar. Ah, Gelhaar. Natürlich, Gelhaar. Hatschek, du bist gut. Du bist unbezahlbar. Das Erstaunliche an der Geschichte ist, dass er eben nicht Gelhaar hieß. Der hieß bloß Müller II. Ich habe mich genau danach erkundigt. Sonst hätte ich bis an mein Lebensende geschworen, dass er Gelhaar heißen müsse. Radzek, das ist die dümmste Geschichte, die ich je gehört habe. Aber die ist gut, die ist gut. Ja, Kinder, sowas haben wir nicht alle Tage. Denn Radzek kommt nicht alle Tage von Berlin. Deshalb denke ich, Wir machen noch eine Bowle. Was? Ja, ja. Ja. Drei Mosel, ein Rheinwein und Burgunder. Aber nicht zu süß, sonst haben wir morgen Kopfweh. Bravo. Das ist erst 11:30. Fehlen noch 5 Minuten. Wenn wir uns ranhalten, machen wir um Mitternacht die Nagelbohre. Ja, sehr richtig, aber nicht zu früh. Mitternacht ist zu früh. Ja. Wie die Herren wünschen, mir ist alles recht. Ich schicke gleich Jakob in den Keller. Jakob! Ja? 5 Flaschen, Jakob. 3 Mosel, eine Rhein, eine Burgunder. Und pass auf, der Burgunder liegt durcheinander. Roter und weißer. Der mit dem grünen Lack ist es. Nee. Ja los, mach flink. Ich geh nicht. Du gehst nicht? Warum nicht? Es spukt. Und wo? Unten im Keller. Du bist verrückt, Jakob. Ein erwachsener Mensch und an sowas glauben. Na, ist ja auch egal. Dann geht eben Male. Male! Ja, Herr Ratschek? Geh in den Keller, Male. Wein holen. Du auch nicht, Male? Es spukt! In 3 Teufelsnamen! Was soll denn der Unsinn? Eine Neuigkeit, meine Herren. Was denn, Archik? Noch eine Geschichte von Gilha? Nee, viel schöner. Unten spukt es. Och. Jakob will nicht mehr in den Keller und Male natürlich auch nicht. Sieht schlecht aus mit unserer Bohle. Hm. Na, wer kommt mit? Wenn 2 kommen, spukt es nicht mehr. Ja, wir alle. Wir alle, ja, das gibt ja einen Hauptspaß. Ja. Los, nimm Licht, Ratschek. Einer hinter dem anderen. Ja. Wie eine Prozession. Es spukt im Keller. Es spukt im Keller. Es spukt im Keller. Es spukt im Keller. Es spukt im Keller. Es spukt im Keller. Es spukt im Keller. Es spukt im Keller. Es spukt im Keller. Alle Wetter. Das nur noch. Ja, hier kann einem wirklich, wirklich gruselig werden. Ratschek, nimm gleich ein paar Flaschen mehr mit. Das hilft. Je mehr Fidelity, je weniger Spuk. Fertig? Fertig. Ja. Also los. Es spukt nicht mehr. Es spukt nicht mehr. Es spukt nicht mehr. Kennst du mich, Abel Ratschek? Ursel. Früher schliefst du besser. Dieses Alpdrücken, was? Ich sorge mich um dich. Du fehlst, Ursel. Es geht alles schlecht. Ja, es geht schlecht. Es spricht sich herum, dass im Keller etwas nicht in Ordnung ist. Die Jeschke sagt es, Jakob sagt es, Male sagt es. Und du tust nichts dagegen. Was soll ich dagegen tun? Ihn ausgraben, ihn wegschaffen. Ihn eingraben, wo kein Verdacht ist. Ich habe Angst, dass mich jemand sieht. Die Jeschke lauert. Wenn du vorsichtig bist, wird dich niemand sehen. Ich habe auch Angst davor, ihn auszugraben. Ihr graust davor. Ich meine, da wärst du früher nicht so empfindlich gewesen. Früher? Ja, früher. Du musst, Ratschek. Du musst. Bevor du Editha heiratest, muss alles erledigt sein. Wie stellst du dir das vor, wenn sie da ist? Willst du weiter mit dieser Angst herumgehen, dass alles entdeckt werden könnte? Ja, du hast recht. Ich muss es tun. Morgen. Nein, jetzt gleich. Meinst du? Ja, es ist eine günstige Stunde. Tu's gleich. Du hast mir immer gut geraten. Aber leise. Niemand darf dich hören. horch, ob sich im Haus was regt. Nichts. Bloß der Wind. Zerrt an den Fensterläden. Jetzt die Treppe hinab. Denk dran, dass die dritte Stufe knarrt. Nimm die Lampe mit, aber zünde sie noch nicht an. Und vergiss den Spaten nicht unter der Treppe. In den Keller. Vorsichtig. Geh die Treppe hinab und schließ die Tür hinter dir. Die Tür hinter mir schließen, dass ich wie in der Falle sitze. Ich hab dir immer gut geraten. Man könnte den Lichtschein bemerken. Ja, ja, das ist wahr. Jetzt kannst du das Licht anzünden. Jetzt geh hinunter und grab ihn aus. Hier ist es. Fleißig, Radschek, immer fleißig. In einer Stunde dämmert es. Keine Zeit verlieren. Siehst du sein Gesicht schon? Nein, ich kann nicht mehr. Das halte ich nicht aus. Denk an Editha, grab weiter. Was war das? Nichts, grab weiter. Radschek. In einer Stunde schaffe ich es. Du handelst recht unüberlegt, Ratschek. Halt mich nicht auf! Hast du darüber nachgedacht, wo du den Toten hintun willst? Unter den Birnbaum zu den Franzosen. Doch sucht man ihn nicht mehr. Ein guter Gedanke. Aber wie bringst du ihn dorthin? Ich wickle ihn in die Plane ein, die dort über den Säcken liegt. Und dann? Dann trage ich ihn über die Treppe in den Garten. Das kannst du nicht, Radschek. Warum soll ich das nicht können? Ich habe ihn ja auch runtergebracht. Hast du es vorhin nicht poltern hören? Natürlich. Das war doch nichts, hast du gesagt. Nur ein Fass, das über die Falltür gerollt ist. Die Tür ist hinter dir verschlossen und du bist gefangen. Nein! Nein! Sieh nach. Ich sitze in der Falle. Das ist nicht weiter schlimm. Morgen früh wird man dich suchen. Und die ganze Nacht hier allein mit dem Toten? Nein, das halte ich nicht aus. Ich muss an die Luft. Schrei doch. Poch an die Tür. Weck das Haus. Was sage ich? Was ich nachts hier mit der Schaufel im Keller mache? Und mit dem halb ausgegrabenen Schulzki. Ja, ja, was soll ich da sagen? Das ist deine Sache, Radschek. Ich gehe jetzt. Sieh zu, wie du da herauskommst. Ja, Ursel, du hast mir doch geraten. Immer gut geraten. Oh, ruhig Blut, Radschek. Ruhig Blut. Es hat schon Schlimmeres gegeben. Es ist alles bloß geträumt. Tote steigen nicht aus den Gräbern. Es rollen noch keine Fässer über Falltüren. Der Wind ist geträumt, die Kellertreppe ist geträumt Und Schulzki ist auch geträumt. Jetzt schnell aufwachen! Schnell aufwachen! Keine Bange, Radschek. Wir kennen uns ja. Alte Geschäftsfreunde. Weinhandlung in Krakau. Um 4 Uhr wecken. Na? Begrüßen können Sie mich doch. Wenigstens die Hand geben. Kommen Sie. Kommen Sie. Hatschek. Da saß ein Mädchen an einem Wasserfalle. Sie war so schön wie Milch und Blut. Im Herzen war sie einem Räuber gut. Malo, wo ist der Herr? Es ist schon 8 vorbei. Wenn wir wieder eine lange Sitzung gehabt haben die Nacht, das Gepolt hat ja nicht mehr aufgehört. Ich mach bloß das Geschirr fertig, dann weggehen. Und ich muss in den Keller Essig holen, mir graut schon. Naja, bei Tara ist es ja nicht so schlimm. Da unten ist immer Nacht. Nimm diesen Ring und sollte jemand fragen, so sag ein Räuber hätte ihn getragen, der dich geliebt bei Tag und bei Nacht und der so viele Menschen umgebracht, der dich geliebt. Malle! Ja, ich komme schon. Du brauchst sie nicht mehr zu wecken. Unten im Keller, Malle, den weckt keiner mehr. Du bist ja Jans Rühnjabel. Was ist denn im Keller? Der Herr, bei den Kleisäcken liegt er. Jesus. Und neben ihm mal, halb in der Erde. Nee, hör auf, Jakob. Liegt noch einer. Schulzki. Schulzki? Ich denke, der liegt in der Oder. Das dachte ich auch. Und der Herr mal sieht aus, als hätte ihm der Teufel den Hals umgedreht. Und er konnte so munter erzählen. Nee, ich hab's doch nicht von ihm gedacht. Was wird das Küstriner Gericht sagen? Das Küstriner Gericht wird nicht mehr viel zu sagen haben. Bewiesen ist am Ende nichts. Nein. Im Garten liegt der Franzos und im Keller liegt Schulzki. Aber wer ihn da hingelegt hat? Hatschek natürlich. Keiner weiß es. Nicht mal die Jeschke. Schließlich ist alles bloß Verdacht. Deswegen meine ich auch, er muss auf den Kirchhof. Aber seid ab, wo die Nesseln stehen und der Schutt liegt. Klar. Ein Unterschied muss sein. Wenn man auch nicht weiß, wie es mit den Unterschieden mal wird. Ob wir mit unseren Lefkoien und Astern viel besser dran sind, als er mit den Nesseln? Über meinem Fluss stehen Mond- und Sternbilder wie anderswo. Ein ähnlicher Wind wie Land ein, Land aus, weht Staub auf die Weiden. Das Wasser hat seine Fische, die Luft ihre Vögel. Nicht hier wurde die Welt benannt. Aber hier wurden die Stunden in Wasser verwandelt. Meine Jahre wachsen als Gras. Aus Augenblicken baute man Häuser. Hier wohnen nun die Abschiede und die Wiederkehr. Hier wurde die Zeit sesshaft, wie ein Kätner, der zu arm ist, um wegzuziehen. Er bleibt. Doch ein schwimmendes Holz, ein schwebendes Teilchen Sand, Schuppe des Fisches und ein Menschenhaar, rascher schwemmt alles mein Fluss hinweg, den drei Mündungen zu, der See und dem Salz.